Abschnitt 1, die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Präludium. Als er geboren war und in der ersten Nacht seines Lebens in der Wiege lag, traten die guten und bösen Geister an ihn heran, um ihm ihre Gaben mitzugeben auf den langen Weg. Es kamen zuerst drei gute Feen, die schwesterlich Hand in Hand gingen. Sie schritten einen leisen, glänzenden Reigen um das Bett des Kindes, dann trat jeder Einzelne vor und brachte ihren Spruch und ihre Gabe. »Du wirst weise sein«, sagte die Erste. »Du wirst Gott sehen«, sagte die Zweite. »Gott wird dich lieben«, flüsterte die Dritte. Und sie schritten ihren Reigen noch einmal und sagten sich untereinander, so dumm wie die guten Feen alle sind, »Wir haben ihn reich beschenkt. Er wird glücklich sein für sein Leben.« Da ging die böse Fee an ihnen vorüber, trat an das Bett des Kindes und sagte, »Sie haben dich beschenkt nach ihrer Art. Nun beschenke auch ich dich. Ich gebe dir den schlimmsten von allen Flüchen, die ich habe. Nicht Krankheit und nicht Armut gebe ich dir. Nicht Hunger, nicht Torheit. Das alles ist zu ertragen. Ich gebe dir, was dich elend machen wird auf allen Wegen deines Lebens und was dich ausschließen wird aus der Gemeinschaft der Menschen. Ich gebe dir eine Seele.« Der Morgen des jungen Tages dämmerte in das Zimmer und die Geister verschwanden. Und als beim hellen Licht des Mittags die Eltern sich ihr Kind betrachteten, da sahen sie, dass es ein Zeichen auf der Stirn hatte. Ein Zeichen wie einen dämmernden Schatten. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Juli 2024.